Ich wandere immer in Gedanken durch mein Niemandsland. Dort liegen alte Hände, große Spaten, späte Grüße im weißen Niemandsand. Dort wachsen blaue Gräser, Krüppelbäume in meinem Niemandssumpf. Dort springen krause Träume in der Frühe übers Moor. Dort sitzt der Mond am späten Nachmittag schon auf des Milchmanns Rumpf. Dort jagt die Trommel kalt die Bauern aus dem Bett. Und schlägt der Küster wild die Glocken, singen Knaben sehr lateinisch im Quartett. Ich wandere immer in Gedanken so durch meine Niemandsstadt, wo in den Fenstern schon das Moos wächst, kein Mensch Mitleid hat, wo auf dem Friedhof sich die Weiden biegen und die Astern stinken, wo manchmal noch drei Kopftuchtanten aus der Apotheke winken, wo gelbes Licht sich eitel Heimat schimpft und man die Kinder gegen Außenseiter impft. Halleluja, uja, uja, weiß mir ein Blümlein blöde, das wächst in meinem Herzen, das blüht in meinem Kopfe, macht Freude mir und Schmerzen, ist voller Spott und Spröde. Ich wandere nicht durch Birkenhaine und Zitronengrün. Kein Mensch sieht mich auf Stoppelfeldern und beim Spatenstich. Ich wandere durch meine Niemandsstadt, vielmehr, sie wandert stets durch mich. Mit ihren Tropfsteinkellern, ihren Zwiebelmusterküchen, mit ihren kleinen karierten Bettbezügen, mit ihren Fliegenschränken und Familiensprüchen, mit ihrem Sonntagsausflug, ihren Turnerriegen, mit ihren konfessionsbewussten Kaffeekränzchen, mit ihren Osterpfingst- und Erntedankfesttänzchen, mit ihren Schwänen, die nach Zwieback schreien, mit ihrem Heimattier-Natur- und Schutzverein, mit ihren eingemachten Bohnen aus dem Fass, mit ihrem Fleiß, die anderen zu besiegen, mit ihrem hausgemachten Hass, mit ihren Augen, die durch Wände fliegen. Halleluja, uja, uja, weiß mir ein Blümlein grau, das zuckt in meinem Herzen, das klopft in meinem Kopfe, macht Freude mir und Schmerzen und ist mal dumm, mal schlau. Ich wandere nicht durch Palmengärten und Kaffeeplantagen. Kein Mensch sieht mich auf Bergesspitzen bis zum Sonnenstich. Ich wandere durch meinen Niemandsfluss. Vielmehr, er wandert stets durch mich. Es fließt durch mich der Niemandsfluss. Er treibt mich fort, da wird kein Halt sein. Er lehrt mich rechnen, Minus, Plus und möchte, will und kann und muss. Am Ende wird ein unheimlicher Wald sein. Ein Wald von Sprüchen, Zahlen, Augen, Ohren, viele Hände. Und es wird höllisch kalt sein. Es fließt durch mich ein sinnloses Gelände. Ich werde alt sein. Und alles Wandern hat ein Ende. Halleluja, uja, uja, weiß mir ein Blümlein blass. Das schläft in meinem Herzen, das stirbt in meinem Kopfe, bracht Freude mir und Schmerzen und lebte nur zum Spaß. Halleluja, Halleluja.